1. Петра. Das ist 1. Петрус. 1. глава 17 стих. Der Vers 17. И если вы называете отцем того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euer Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Sorry, ты вышел из Египта. Schau, du bist aus Ägypten rausgekommen. Ты был искуплен. Und du wurdest erlöst. Если ты стал христианином. Also, wenn du zu einem Christen geworden bist. Тебя выкупили из этой суетной жизни. Dann hat man dich losgekauft aus diesem hektischen Leben. Из египетской жизни. Aus dem ägyptischen Leben. Работа, дом. Arbeit, Haus. Семья. Familie. Заботы. Sorgen. Ты выкуплен из этой суеты. Du bist rausgekauft aus dieser Hektik. А, конечно, я еще работаю. Oh, natürlich, ich arbeite immer noch. Да, но у меня всегда первый приоритет. Aber bei mir ist immer die erste Priorität. Господь. Der Herr. Это его служение. Das ist sein Dienst. Это люди, которые нуждаются во спасении. Das sind die Menschen, die Rettung brauchen. Понимаешь, это не вот эта вот рутина. Verstehst du, das ist nicht diese Routine, die immer wieder in deinem Kopf vorgeht. И я выкуплен из этой ерунды. Und ich bin losgekauft aus diesem Unsinn. Okay. И для этого умер Иисус. Und dafür starb Jesus. Не только для того, чтобы тебя освободить от грехов. Also nicht nur dafür, dich von den Sünden zu befreien. Das ist das Erste. Но так, чтобы выкупить тебя из суеты. Aber auch dafür, dich aus dieser Hektik rauszunehmen. И апостол Петр, он говорит как раз о Египте. Он говорит, что он умер как ягненок. Und der Apostel Paulus, Entschuldigung, Petrus sagt hier, er ist gestorben wie ein unbefleckter Lamm. Это его кровь как агнца освободила тебя от Египта. Das ist sein Blut von einem unbefleckten Lammes, was dich befreit hat. А как же ты возвращаешься опять назад туда же? Und wie kehrst du dann wieder dorthin zurück? Почему ты говоришь, возвращаешься туда же? Also, er sagt, wieso kehrst du wieder dorthin zurück? И Пасха это выход. Und Ostern ist der Ausgang. Но некоторые возвращаются назад. Aber manche kehren wieder zurück. Хотя они вышли. Obwohl sie schon rausgegangen sind. И Пасха – это выход из гроба. Und Ostern ist der Ausgang aus dem Grab. Да, и моя тема называется «Не возвращайся в свой гроб». Also mein Thema heißt heute «Kehre wieder nicht zu deinem Grab zurück». Не возвращайся в свой гроб. Also «Kehre nicht zu deinem Grab zurück». Матфея 28, глава 1 стих. Matthäus 28, 1 bis 4. Мы прочитаем эту историю. Wir werden jetzt diese Geschichte mal vorlesen. Сразу по-немецки, пожалуйста. Gleich auf Deutsch. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein vom Eingang hinweg und setzte sich drauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Мария Магдалина и другая Мария. Also Maria Magdalena und die andere Magdalena. По прошествии первого дня недели, да? Nach dem ersten Tag der Woche. Also по прошествии субботы, окей? Nach dem Sabbat. На рассвете первого дня недели, это сегодня. Das ist heute. Ты слышал, да? Первый день недели. Also der erste Tag in der Woche. Это воскресенье. Das ist der Sonntag. Так что не жалуйся на понедельник. Deswegen sollst du dich nicht klagen über den Montag. И дальше. Und weiter? Они пошли посмотреть гроб. Also sie gingen dahin, um Grab zu besehen, also вот такое, zu sehen. Такое развлечение было у женщин. Also so eine Vergnügung hatten die Frauen damals. И поплакать там. Und dort ein bisschen weinen. Нет, они хотели прийти, чтобы забальзамировать тело. Nein, sie wollten dahin gehen, um den Körper von Jesus einzubalsamieren. Чтобы оно было чуть-чуть подольше сохранилось. Damit es ein wenig länger sich hält. И они знали, что у них две проблемы. Und sie wussten, dass sie zwei Probleme hatten. Это огромный камень. Das ist dieser riesige Stein. Их сегодня можно еще увидеть в Иерусалиме. Heute kann man sie noch sehen in Jerusalem. Это вес 500 килограмм. Also die wiegen ungefähr 500 Kilo. 500 Kilo, also полтонны. Also halbe Tonne. И вторая проблема – это стражи у входа. Und das zweite Problem sind die Wächter vor dem Eingang. И они встали очень рано. Und sie sind sehr früh aufgestanden. И пошли, взяли все, что нужно, и пошли. Und gingen dorthin, sie haben alles Nötige mitgenommen. И знаешь, слава Богу, что у женщин нет иногда логики. Und weißt du, Gott sei Dank ist, dass die Frauen manchmal keine Logik haben. Если бы они думали логично. Also wenn sie logisch gedacht hätten. Чего вы претесь рано утром? Was wollt ihr dort in aller Herrgottsfrühe? Как-то вы знаете, что вас туда не пустят. Wenn ihr schon wisst, dass dort euch nicht auf euch man nicht wartet. Чтобы стоять у закрытого входа? Also man lässt euch dort nicht hin. Wollt ihr dort vor dem geschlossenen Grab stehen? Вас же туда никто не пустит. Denn es lässt euch dort keine durch. И какие вы там, ну, две женщины, вы что, сможете отвалить этот камень, даже если вы... Und ihr seid doch nur zwei Frauen. Wie könnt ihr даже euch... если вы каратистки и вырубите этих стражников. Also wenn ihr auch Karate macht, könnt doch trotzdem diesen Stein nicht wegwälzen. Правда? Nicht wahr? Но они встали и пошли. Aber sie standen auf und gingen hin. И мы, мужики, говорим, это глупо. Und wir als Männer sagen, das ist dumm. Нет. Это божественно. Nein, das ist göttlich. Они пошли просто вот, может быть, что-то все-таки случится. Also sie gingen dorthin und haben sich so gedacht, vielleicht passiert doch was. И, возможно, Мария говорила Петру. Und womöglich sagte Maria zu Petrus. Петр, ты ж качок. Petrus, du bist doch ein starker Mann. Пошли со мной. Komm, geh mit mir. Помогите нам. Komm, hilft uns. И Петр говорит, какой помогите, там же стражники. Aber der Petrus antwortete, was für Hilfe, dort sind doch Wächter. Они нас убьют. Sie werden uns doch töten. А Мария, это была мать Якова. Aber die Maria war die Mutter vom Jakobus. И она, наверное, Якова будила утром. Und wahrscheinlich hat sie ihren Sohn in der Früh versucht zu wecken. Яков, ты же мужик или нет? Jakobus, du bist doch ein Mann, oder nicht? Так пойдем быстрее, поможете. Also komm mit mir schnell und helf mir. Яков говорит, да нет, я спать хочу. Aber Jakobus sagt, lass mich doch in Ruhe, ich will doch nur schlafen. Там нечего делать вообще. Dort haben wir nichts zu suchen. Знаешь, теперь понятно тебе, почему вдруг ангел сошел с неба? Verstehst du jetzt, warum plötzlich ein Engel vom Himmel herabstieg? Потому что делать нечего, мужики все спали. Denn die Jungs haben alle geschlafen. Amen. Also die Männer. Должен был мужик с неба сойти. Also es sollte ein Mann von oben kommen, um ihnen zu helfen. Amen. Amen. Смотри, мужик, если не будешь помогать жене, ангел с неба сойдет. Schau. An alle Männer, wenn du deine Frau nicht hilfst, dann kommt ein Engel vom Himmel herab. И поговорит с тобой. Und wird mit dir alles klären. И это Бог не выдержал просто. Aber Gott hat einfach nicht ausgehalten. Он приказал ему, ангел, ну-ка, бегом туда. Er hat gleich seinem Engel befohlen, komm schnell nach unten. Покажи этим двоим женщинам гроб. Zeig diesen beiden Frauen das Grab. Там пусто. Dort ist alles leer. Они должны это увидеть. Sie müssen das sehen. Скажи, что он воскрес. Und sag, dass er auferstanden ist. И назначим встречу. Und mach mit ihnen einen Treffpunkt aus. Встречу с Иисусом. Also einen Treffpunkt mit Jesus. Это ангел потом сделал. Das hat auch danach der Engel gemacht. Знаешь, Бог не может пройти мимо такой верности. Und weißt du, Gott kann nicht an so einer Treue vorbeigehen. Когда они не могли спать. Als sie nicht schlafen konnten. Рано утром. Also gleich in der Früh. И знаешь, Бог это видит. Und Gott sieht das. И когда ты ищешь Господа. Und wenn du nach dem Herrn suchst. Небо приходит в движение. Dann kommt das, der Himmel in Bewegung. И ангел решил эти две проблемы за одну секунду. Und der Engel hat diese zwei Probleme in eine Sekunde gelöst. Камень отвалил. Also der hat den Stein weggewälzt. И стража, ее даже вырубать не надо было, она свалилась сама. Und die Wächter, die musste man nicht einmal ausschalten, die sind einfach selbst umgefallen. От одного его вида. Alleine von einem, einfach von seinem Anblick. Здесь написано, они пришли в трепет. Also hier steht geschrieben, dass sie erbebten sich. И стали как мертвые, то есть потеряли сознание. Also sie sind bewusstlos geworden. Когда родился свыше. Als ich von oben geboren wurde, Бог показал мне моего ангела. Hat Gott mir meinen Engel gezeigt. Физическими глазами. Also mit physischen Augen. Так как я тебя вижу. So wie ich dich jetzt sehe. Так я видел ангела. So habe ich den Engel gesehen. И я трясся просто вот так. Also ich zitterte einfach so. Я говорю, Господи, убирай быстрее его. Und ich sagte, Herr, bitte nimm ihn einfach nicht weg. Потому что я боялся умереть от страха. Denn ich hatte Angst gehabt vom Angst zu sterben. И я покаялся, это была моя Пасха. Und ich habe mich bekehrt und das war mein Ostern. И вместо бесов приходит ангел. Und anstatt der Dämonen kommen Engel. В твою жизнь. In dein Leben. О, ангелы приходят. Es kommen Engel in dein Leben. И Господь, он отваливает этот камень. Und der Herr, der wälzt diesen Stein weg. Знаешь, и вдруг ты видишь свет. Und plötzlich siehst du das Licht. Ты выходишь и глазами жмуришь. Also du gehst raus und tust so mit deinen Augen blinzeln. Это было мое переживание. Also das war mein Erlebnis. Когда я покаялся, als ich mich bekehrte, я вдруг услышал, что птицы поют. Also plötzlich habe ich gehört, dass die Vögel singen. птицы поют. Wow, die Vögel singen. А раньше они не пели? Haben sie früher nicht gesungen? Наверное, нет. Wahrscheinlich nicht. Для меня нет. Also für mich nicht. И они до сих пор поют, и я слушаю. Also лучшая музыка в мире. Und das ist für mich die beste Musik. Ну, после нашего прославления. Also natürlich nach unserem Lobpreis. Okay. Okay. И я увидел, что трава зеленая. Ich habe plötzlich gesehen, dass das Gras grün ist. Трава зеленая. Oh, das Gras ist grün. Я готов был всех расцеловать. Ich war bereit, alle einfach nur zu umarmen und zu küssen. Чужие люди, да. Egal, wie fremd der Mensch war. Я был труп. Ich war eine Leiche. И воскрес. Und bin auferstanden. Вот то, что произошло на мою Пасху. Genau das ist an meinem Ostern passiert. Когда Иисус заходит воскресший в мою also, жизнь. Also wenn Jesus, auferstandener Jesus in mein Leben reinkommt. И еще что происходит? Was passiert noch? Все те, кто знали меня, они были в шоке. Also all diejenigen, die mich gekannt haben, die waren schockiert. Мои друзья. Also meine Freunde. Смотрели на меня. Haben mich angesehen. Говорю, Генри, у тебя крыша поехала. Und haben gesagt, Henry, du bist nicht mehr bei Sinnen. И они друг другу, что он лыбится все время? Und die so zueinander hinter meinem Rücken, was grinst er die ganze Zeit? Ходит, лыбится. Wieso läuft er rum und крыша grinst рум? Поехала. Wahrscheinlich hat er nicht mehr alle Tassen. Смотри, как происходит Пасха. Schau her, wie Ostern geschieht. Первое. Das Erste. Когда что-то потрясается. Also wenn irgendwas erbebt. В твоей жизни. Also in deinem Leben. Чтобы твой гроб открылся. Damit dein Grab sich öffnet. Что-то начинает трястись. Also irgendwas fängt an zu beben. Гроб открывается. Das Grab öffnet sich. И ты вышел. Und du gehst raus. И ангел появляется. Und dann kommt ein Engel. А может быть, ты его не видел, тебе не обязательно его видеть. Vielleicht hast du ihn nicht gesehen. Es ist auch nicht so wichtig, ihn zu sehen. Но в моей жизни так было. Aber in meinem Leben war das so. Ангел говорит, все нормально, мужик. Und der Engel sagte zu mir, alles gut, Mann. Это я, если ты не заметил, это я с неба. Wenn du mich nicht bemerkt hast, ich bin vom Himmel. И я за тебя. Und ich bin für dich. И вокруг все в шоке. Und um mich herum waren alle schockiert. Так как вот здесь в этой истории. Also so wie in dieser Geschichte auch. Все в шоке. Also alle waren schockiert. Okay, запоминай картину Пасхи. Also, prägte dieses Bild von Ostern ein jetzt. Ты это труп. Also du bist ein Leiche. Перспектива измениться. Ноль. Also Perspektive, sich zu verändern, ist gleich null. Ты живешь в этой хижине, в этом склепе. Also du lebst in deinem eigenen Gefängnis. Все закрыто. Alles ist zu. Я не вижу выхода. Also ich sehe, also in diesem Grab, du siehst keinen Ausweg. И я вижу грехи. Also ich sehe meine Sünden. Я вижу грехи соседа. Ich sehe die Sünden von meinem Nachbarn. Я вижу свои долги. Ich sehe meine Schulden. Это вот мой гроб. Also das ist mein Grab. Работа. Meine Arbeit, дискотека, Diskothek, если есть вообще, wenn sie überhaupt noch da ist. И может, если еще здоровье есть, там что-то еще покачаться. Also, wenn es ein bisschen noch Gesundheit da ist, dann kann ich noch ein bisschen Fitness machen. И это называется веселье. Und das ist Жизнь. Gleich Freude. Это гроб. Das ist aber ein Grab. И человек лежит в гробу. Und der Mensch liegt in diesem Grab. Пока его не начнет трясти. Solange man nicht anfängt, ihn zu erzittern oder ihn zu erschüttern. Потрясение происходит. Also es geschieht eine Erschütterung. Ага, потому что ангел приходит в твою жизнь. Weil ein Engel in dein Leben kommt. И те, кто тебя в гробу видел. Und diejenigen, die dich in diesem Grab gesehen haben. Когда vorher, ты выходишь, все в шоке. Also wenn du da rausgehst, sind alle schockiert. И бесы в шоке, и люди в шоке. Und die Dämonen sind schockiert und auch die Menschen sind schockiert. Ты стал христианин. Denn du bist ein Christ geworden. И вот ты стал христианин. Und jetzt bist du ein Christ geworden. И пошел. Und dann gehst du. И потом вдруг, что-то так. Нет, я пошел назад. Und dann schaust du so und sagst, oh nee, ich gehe doch lieber zurück. Oh, не. Oh, nein, nein, nein. Там все-таки было нормально. Dort war es doch alles okay. И вот так христиане поступают. Und so handeln manche Christen. Они говорят, ой, как хорошо с Господом. Sie sagen, oh, es ist so gut mit dem так Herrn. Так радостно с Иисусом. Es ist so fröhlich mit Halleluja. Jesus. Halleluja. И потом они что-то видят. Und dann sehen sie was. Говорят, нет. Und sie sagen, oh nein. Я пошел назад. Ich gehe lieber wieder zurück. И они ложатся в своем гробе опять. Und sie legen sich wieder in ihren Grab rein. О, телек надо притащить. Oh, ich sollte mir mal einen Fernseher besorgen. И они телек притащили. Und sie bringen sich einen Fernseher. Интернет провели. Sie haben sich ein Internet angemeldet. Гроб классный. Also es ist ein richtig gutes Grab. Три звездочки. Also 3 Sterne Grab. Телек, диван. Also Fernseher, Couch. Handy, Internet. Handy, Internet. Что не гроб? Нормально все. Was für ein Grab? Ist doch alles cool. Hotel в Турции, all inclusive. Also das ist wie ein Hotel in Türkei, all inclusive. И вот так иногда ты смотришь на христиане. Ты чё? Und manchmal siehst du so einen Christen an und sagst, was ist mit dir los? Мужик, hey Mann, тебе надо служить Богу. Du musst Gott dienen. Oh nein. Девушка. Junge Frau. Девушка. Junge Frau. Тебе надо замуж. Du musst heiraten. Тебе надо детей рожать. Du musst Kinder gebären. Oh nein. У меня столько проблем. Oh, ich habe so viele Probleme. Я лучше в гроб. Ich gehe lieber in meinen Grab. Там спокойно. Dort ist ruhig. Одна. Und dort bin ich alleine. И вот раз в неделю она из гроба вылазит. Und so einmal in der Woche kriecht sie aus ihrem Grab heraus. И в воскресенье приходит. Also am Sonntag kommt sie. Halleluja. Господь. Я твоя. Ich gehöre dir. На следующие полтора часа. Für die nächsten eineinhalb Stunden. А потом извини. Und dann tut mir leid. Мне надо назад. Ich muss wieder zurück. И до следующего воскресенья. Und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss. Ты слышал такие песни? Hast du solche Lieder schon mal gehört? Нет, но я их вижу. Nein, aber ich sehe sie. Amen. Amen. И когда ты в гробу всю неделю сидишь? Und wenn du die ganze Woche in diesem Grab sitzt? И потом как зомби выходишь? Und dann gehst du wie ein Zombie da raus. Какое утро? Und plötzlich so? Иисус. Jesus. Ты здесь. Du bist hier. Аллилуйя. Аллилуйя. Amen. Amen. Еще главное на второй, третьей песне заходишь в церковь уже. Und das Beste ist noch, du kommst zum zweiten oder zum dritten Lobpreis erst hinein. Halleluja, дошел. Oh, Halleluja, endlich habe ich es geschafft. Часик надо. Jetzt noch eine Stunde. Amen. Аллилуйя. Amen. Побежал в гроб назад. Und dann läufst du wieder in dein Grab zurück. Это вы что, себе хлопаете, да? Klatscht ihr euch selber? Под Пасху гроб должен остаться пуст. Denn wenn Ostern da ist, dann soll der Grab leer werden. Когда мы просто говорим, Христос воскресе, воистину воскресе. Und wenn wir sagen, Jesus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Я потом назад в гроб свой возвращаемся. Und dann trotzdem danach wieder zurückkehre in mein Grab. Не, Пасха это ты вышел. Denn, aber Ostern ist anders. Wenn du rauskommst und hast komplett den Eingang dorthin vergessen. Okay. Вышел, du gingst raus und dort ist leer. Alles bleibt leer. Du hast früher gesündigt. Du bist dort rausgegangen. Warum kehrst du wieder dann zurück? Was hast du dort verloren? Ты свои грехи в гробу видел? Hast du denn deine Sünden im Grab gesehen? Я видел свои грехи в гробу. Also ich habe meine Sünden im Grab gesehen. И пусть они в гробу останутся. Und sie sollen auch dort bleiben. Amen. Amen. Ну, ты говоришь, а я ведь грешу. Aber du sagst, ich sündige doch trotzdem. И вчера вот такая мысль прошла. Und gestern hatte ich so einen Gedanken gehabt. Такая мысль. Also so ein krasses Gedanken. Да. Krasser Gedanke. Да. Ja? Но ты покаялся? Aber du hast Buße getan. Тогда забудь эту какашку. Забудь. Dann vergiss diese Kakaschka. Какашку. Diese Kacke. Amen. Говняшку такую, лепешку. Also dieses Misthaufen. Что ты ее на стол выложил? Also diesen Mistfladen. Also was präsentierst du das wieder auf deinem Tisch? Я как-то у себя в саду иду. Ich bin mal in meinem Garten spazieren gegangen. И у нас в саду всегда все чисто. Und bei uns im Garten ist immer alles sauber. И вдруг смотрю. Und plötzlich sehe ich. Соседская кошка опорожнила, облегчилась. Also Nachbarskatze hat in meinen Garten gemacht. И за это я терпеть не могу кошек. Also dafür hasse ich die Katzen. И они меня тоже. Also sie mögen mich auch nicht besonders. Ну вот этой кучи не было вчера. Aber gestern gab es diesen Haufen nicht. Aber diese eklige Gedanken ging durch meinen Kopf rum und hat so einen Kackhaufen hinterlassen. Also irgendein Empfinden ist bei dir durch dein Herz und hat bloß einen Scheißhaufen hinterlassen. Oh gut, проскочило слово. Also ein Wort ist rausgekommen. О, слышали, да? Только что. Да. Теперь кайся. Vergib mich bitte. Иди дальше. Und dann geh weiter. Also du Buße und geh weiter. Amen. Amen. Некоторые они эту какашку выкладывают. Also manche, was tun die делают? Ты сказала Scheiße. Also manche tun sich so einen Kackturm bauen und sagen, du hast jetzt Scheiße gesagt. И они эту какашку обследуют все. Und sie erforschen diesen Kackhaufen. Как это он смог сказать? Как? Also, wie konnte sie das sagen? И другому рассказывает, ты слышал, как пастор сказал «Шайсе»? Und dann erzählt dem anderen, sagst, hast du gehört, wie Pastor Scheiße gesagt hat? Рассматривать дальше свою какашку. Du kannst deinen Kackhaufen weiterhin untersuchen. Она меня уже не интересует. Also mich interessiert sie nichts mehr. Потому что я ее выкинул. Denn ich habe sie längst weggeschmissen. Теперь она твоя, если хочешь. Чего, чего? Теперь она твоя, если хочешь. Jetzt gehört sie dir, wenn du es willst. Amen. Amen. И кто-то носится с этими чужими какашками и со своими, забывая про свои даже. Also jemand, das ist schwierig zu übersetzen, ne? Also jemand hat ständig diese Kackhaufen, also von anderen und von sich selbst. Von sich selbst und ja, обычно свои маленькие кажутся, но они больше. Also er denkt, dass seine Kackhaufen kleine sind, aber sie sind eigentlich größer. Amen. Amen. Ну я же согрешил. Aber ich habe doch gesündigt. Да. Ja. Покаялся? Hast du Buße getan? Что ты сделал? Was hast du gemacht? Кота за хвост таскал. Ich habe die Katze am Schwanz gezogen. Чтобы не срал больше в саду. Damit in meinem Garten nicht mehr scheißt. Хорошо, покаялся. Okay, du hast Buße getan. Отпустил его. Hast du ihn losgelassen? Жив еще кот. Все нормально. Lebt der Kater noch, dann ist alles okay. Я не вижу греха здесь. Also ich sehe dort keine Sünde mehr. Когда ты каешься, Бог выкидывает все это за хребет. Also wenn du Buße tust, dann tut der Herr alles wegschmeißen hinter deinen Rücken. И когда его говорит, Господи, ну я ж покаялся. Aber wenn du sagst, hey, ich habe doch Buße getan. Он говорит, все нету. Er sagt, es ist nichts mehr da. Больше нету, я не вижу ничего. Also ich sehe nichts mehr. Okay, ты покаялся. Okay, du hast Buße getan. И если ты ему напомнишь что-то, он скажет, нету. Und wenn du ihn daran erinnern willst, dann sagt er, es ist nichts mehr da. Стерто. Es ist alles ausgelöscht. Исчезло из компьютера. Es ist aus dem Computer rausgelöscht. Ты вошел в свою новую жизнь. Du bist in dein neues Leben reingegangen. Эй, не возвращайся опять туда. Und kehre nicht wieder zurück. Это твоя гарантия, моя гарантия. Das ist deine und meine Garantie. Когда ты приходишь к Богу, wenn du zu Gott kommst, все эти вот эти лепешечки, которые кто-то или ты сам наложил в своей жизни, alle diese Kackfladen, die du dir selbst gelegt hast oder jemand anderes. Когда ты покаялся, их всех выкидывает Иисус. Also wenn du dich bekehrt hast und Buße getan hast, dann schmeißt Jesus alles weg. Amen. Amen. И некоторые говорят, ну это слишком резко вот так вот. Also manche sagen, du, das ist einfach viel zu schnell. Я не могу так быстро все бросить, пастор. Also ich kann nicht alles so schnell lassen, Pastor. Я, ты знаешь, ты просто не понимаешь, я 30 лет курил. Weißt du, Pastor, du verstehst nicht, ich habe 30 Jahre lang geraucht. Ну как я могу так просто раз и бросить? Also wie kann ich einfach so zack und nicht mehr rauchen? Это знаешь, что за вера? Weißt du, was das für ein Glaube ist? Это вера. Das ist auch ein Glaube. Но это вера в грех. Aber das ist der Glaube an die Sünde. Силу греха. Das ist der Glaube an die Macht der Sünde. И гроб он тянет. Und das Grab, das zieht dich so an sich. И ты говоришь, я не смогу. Und du sagst, ich werde es nicht schaffen. Я опять залезу туда. Ich werde dort wieder reinkriechen. Это вера в грех. Das ist aber der Glaube an die Sünde. И ты уже вышел из гроба. Und du bist schon aus dem Grab raus. Зачем ты прешь опять свои привычки? Was willst du schon wieder mit deinen Angewohnheiten? Не возвращайся в свой гроб. Und kehre nicht wieder zurück in dein Grab hinein. Не возвращайся в свой гроб бесцельной жизни. Also kehre nicht wieder rum in dein Grab mit deinem ziellosen Leben. Пустой жизни. Also mit deinem leeren Leben. Суетливой жизни. Mit deinem hektischen Leben. Не возвращайся в этот гроб. Kehre nicht wieder zurück in dieses Grab. Ты эту жизнь уже в гробу видал, хватит. Du hast dieses Leben bereits in diesem Grab gesehen, es ist genug. Не возвращайся в свой гроб с грехами. Also kehre nicht in dein Grab zurück, wo die Sünden auf dich warten. С куривом, с пьянством. Ob das Alkohol ist oder Zigaretten. С блудом всяким. Oder mit Unzucht. Есть некоторые христиане, они лезут в свой гроб эмоциональный назад. Also es gibt manche Christen, die gehen wieder, also die kriechen wieder in ihr Grab zurück, der heißt emotionaler Grab. Они спаслись и были счастливы. Also sie haben sich gerettet und waren glücklich. А потом стали такие скучные. Dann sind sie so langweilig geworden oder traurig. Типа они святые. Dann so ungefähr, sie sind sehr heilig. Святой. Also so heilig. Всегда должен быть серьезный. Also man muss immer so ernst sein. Святой, это мумия. Also heilig, das ist wie eine Mumie. Mumie. Also so eine Mumie. Братья и сестры. Брюдер und Schwestern. Такая мумия. Also so eine Mumie. А есть церкви, они как гроб. Und es gibt solche Gemeinden, die sind wie ein Grab. Там холодные эмоции. Dort sind kalte Emotionen. Все как трупы. Alle sind wie Leichen. У всех маски какие-то святые. Alle haben solche Masken wie so, als ob sie heilig sind. Трупы, drauf. Трупы. Also so как, Leichen. Как у трупов. Wie bei Leichen. Ага. И когда молятся, все молчат. Und wenn alle beten, dann schweigen sie alle. Только в конце говорят, Амин. Nur am Ende sagen sie Amen. Я думаю, Боже мой. Und ich denke mir, oh Herr. Как тут страшно. Wie schrecklich hier ist. Я на это кладбище не хочу приходить. Also ich möchte nicht zu diesem Friedhof kommen. Amen. Amen. И когда они поют, вроде поют, а эмоций никаких нет. Und wenn sie singen, dann singen sie doch nicht, weil keine Emotionen da sind. Нет страсти. Es gibt keine Leidenschaft. Знаешь, что это? Weißt du, was das это ist? Это труп. Das ist eine Leiche. Просто накрашенный труп. Nur bloß ein gefärbter. И Иисус это говорит, вы гробы накрашенные. Und Jesus sagt, ihr seid getünchte Gräber. Религиозные люди, вы гробы накрашенные. Religiöse Menschen, ihr seid getünchte Gräber. О, а внутри там все воняет. Да. Aber innen drin stinkt alles. Понимаешь, это религия. Verstehst du, das ist Religion. Вот это такое, о, Halleluja. So, wenn du so stehst. Halleluja. Amen. И все такие святые. Und alle sind so heilig. Но мы культурные люди, говорят. Aber wir sind doch gebildete Menschen. Nee, вы не культурные. Nein, ihr seid nicht gebildet. Вы мертвые. Ihr seid tot. Эй, вот это то, что говорит Иисус. Das ist das, was Jesus sagt. Когда люди религиозные. Wenn die Menschen religiös sind. Зашли в свой гроб. Wenn sie in ihr Grab reingehen. И говорят, смотри, только не кричи тут Аллилуйя. Und sagen, pass auf, dass du hier kein Halleluja rausschreist. Смотри, только не начни там поклоняться на языках. Pass auf, dass du dort nicht in Zungen anfängst, Gott anzubeten. А они сами себе руку вытащили, гроб заколотили. Also sie haben selbst mit ihrer Hand ihren Grab zugenagelt. И сидят в гробу. Und sie sitzen in ihrem Grab. И эти подозрительные всегда люди. Und das sind Menschen, die immer verdächtig sind. Знаете, что религиозные люди всегда подозрительные. Weißt du, dass die religiösen Menschen immer Menschen sind, die andere verdächtigen? А что это за барабан стоит? Was ist das für ein Schlagzeug, was da steht? Бас-гитарра. Oder eine Bassgitarre? Ужас какой. Das ist einfach nur schrecklich. И камеры стоят. Entsetzlich, sie haben sogar Kameras. Камеры стоят. Sie haben sogar Kameras. Прямо в ЦРУ передают всю also информацию. Sie tun das alles zu CRU, CNI, also CIA. CIA, sie übermitteln das gleich alles zu CIA. В Америку все идет. Also es geht alles nach Amerika direkt. У религиозных людей всегда подозрения. Also religiöse Menschen haben immer Verdächtigungen. У них так все сложно. Bei ihnen ist alles so kompliziert. И бесы такие страшные. Und die Dämonen sind so schrecklich. О, ты христианин? Bist du ein Christ? Но бесы еще могут в тебе жить, да? Ja, aber die Dämonen können immer noch in ну, dir давай leben. Проверим. Oh, komm, lass uns das mal prüfen. Сколько там их в твоем гробу, а? Wie viele Stück sind da in deinem Grab? Слушай, все бесы давно в гробу остались. Hör zu, alle Dämonen sind schon längst im Grab zurückgeblieben. Одни ангелы остались. Nur die Engel sind doch übrig geblieben. Если ты вышел из гроба. Also wenn du aus deinem Grab rausgekommen bist. Amen. Amen. Yeah, это важно. Das ist wichtig. Просто. Einfach. Я вышел. Ich bin rausgegangen. Я туда не возвращаюсь. Und ich gehe dort nicht wieder zurück. Не возвращайся в гроб подозрений. Gehe nicht wieder zurück in ein Grab der Verdächtigungen. Ага. Есть люди, которые сомневаются во всем. Also es gibt Menschen, die an allem zweifeln. Я спасен. Ich bin gerettet. Нет. Doch nicht. Библия. Ist die Bibel? Права Библия. Hat die Bibel recht? А ее же люди писали. Sie haben doch die Menschen geschrieben. А вдруг там вранье написано? Vielleicht ist dort irgendwelche Lügen niedergeschrieben. А я в правильной церкви? Bin ich denn in der richtigen Gemeinde? А вдруг пастор врет, а? А vielleicht lügt der Pastor? А вообще, а Бог вдруг есть, а вдруг его нет? Überhaupt, gibt es Gott oder gibt es vielleicht doch nicht? Это религиозные люди. Das sind religiöse Menschen. Знаете, что в России 90% считают себя православными? Weißt du, in Russland denken die Menschen das, also nicht denken, sondern sind 90% orthodox. И 30% православных, 30%. Und 30% von orthodoxen Menschen не верят в Бога. Glauben nicht an Gott. Это был опрос в России. Da gab es eine Umfrage in Russland. И всего 2%, und nur 2% ходят в церковь. Gehen in eine Kirche. И то по великим праздникам. Und das nur bei den großen Festen. Это религия. Das ist Religion. И они залазят опять в свой гроб. Und sie kriechen wieder in ihren Grab rein. Если ты залез опять в свой гроб. Also wenn du wieder in dein Grab zurückgekrochen bist. Или залазишь в него регулярно. Oder du gehst regelmäßig wieder zurück. Прекращай заниматься ерундой. Dann hör auf, diesen Unsinn weiterzutreiben. Вышел? Bist du rausgekommen? И забыл вход. Dann vergiss diesen Eingang. За собой. Der hinter dir ist. Okay. Okay. Брось туда пару взрывчаток. Schmeiß dort paar Bomben rein. Сожги все мосты. Und brenne alle Brücken nieder. Выкинь все свои контакты старые. Und schmeiß alle deine alten Kontakte weg. Выйди из сетей, которые тебя словили. Geh aus den sozialen Netzen, die dich gefangen haben. Уж там тебя кто-то ловит. Denn dort fängt dich jemand. Может быть, пару вещей надо выкинуть из своей жизни. Vielleicht sollte man ein paar Sachen aus seinem Leben rausschmeißen. Потому что это гроб. Denn das ist der Grab. Который тебя тянет. Das ist der Grab, der dich zurückzieht. Ага. Подумай сегодня. Denke heute nach. Если у тебя еще не было Пасхи вообще. Und wenn du überhaupt noch nie Ostern in dir gehabt hast. Если Христос воскресший не явился тебе. Wenn der Jesus Auferstandene noch nicht zu dir gekommen ist. Если Христос не сказал, эй, hallo. Wenn der Christus nicht gesagt hat, hey, hallo. В твоей жизни. Ich bin in deinem Leben. Если ты еще не видел Иисуса воскресшего. Wenn du noch nie einen Auferstandenen Christus gesehen hast. Не пережил его. Du hast ihn nicht erlebt. Тогда сейчас. Dann jetzt. Чего тебе мешает? Was stört dich jetzt? Иди к нему. Geh zu ihm.